Den Entwurf für ein entsprechendes Mandat präsentierte Kommissarin Malmström am Mittag in Brüssel. Dabei betonte die Schwedin ausdrücklich, an eine Wiedergeburt von TTIP sei nicht gedacht. So we are not, and I want to be very clear about that, we are not proposing to restart a broad FTA negotiations with the US. Stattdessen will die Kommission mit den USA zunächst nur über die Abschaffung von Zöllen in einzelnen Bereichen sprechen, und zwar nur in solchen, in denen rasch Ergebnisse zu erzielen seien. Auf der Liste Industriegüter inklusive Autos sowie die Angleichung von Produktstandards. Der für die europäische Seite so sensible Agrarsektor bliebe laut Malmström ausgenommen. We are not proposing any negotiations with the US to reduce or eliminate tariffs on agricultural products. Der Brüsseler Vorstoß geht auf die Einigung vom vergangenen Juli zurück. Damals, auf dem Höhepunkt des Handelsstreits, hatten US-Präsident Trump und EU-Kommissionschef Juncker in Washington überraschend Waffenstillstand geschlossen. Trump hatte auf die Strafzölle für europäische Pkw bis auf Weiteres verzichtet. Im Gegenzug hatte die EU mehr Sojabohnen und Flüssiggas importiert. Dass Brüssel sich nun bereit zeigt, auch über den Automobilsektor zu reden, kann man als Zugeständnis werten. Vom Tisch ist Trumps Drohung und damit eine weitere Eskalation noch nicht. Die wechselseitig verhängten Sonderzölle auf Stahl und Aluminium bzw. beliebte US-Produkte sind nach wie vor in Kraft. Und die letzte Gesprächsrunde zwischen den Chefunterhändlern Malmström und Lighthizer vergangene Woche brachte keinen Durchbruch.